Erster, dies ist ein Lied von David. Zweiter, Jahwe, höre meine Worte. Höre mein Seufzen. Dritter, mein König und mein Gott, höre mein lautes Rufen. Ich bete zu dir. Vierter, Jahwe, höre mich am Morgen. Am Morgen bete ich zu dir. Ich warte auf dich. Fünfter, du magst kein Böses. Böse Menschen können nicht bei dir sein. Sechster, stolze Menschen können dich nicht sehen. Du magst keine bösen Täter. Siebter, du machst Lügner kaputt. Jahwe mag keine Mörder. Er mag keine Betrüger. Achter, ich darf in dein Haus gehen, weil du gut bist. Ich beuge mich vor deinem heiligen Tempel. Neunter, Jahwe, zeige mir den richtigen Weg. Meine Feinde sind da. Mach deinen Weg klar für mich. Zehnter, ihre Worte sind nicht wahr. Ihr Herz ist schlecht. Ihr Hals ist wie ein offenes Grab. Sie lügen mit ihrer Zunge. Elfter, Gott, sage, dass sie schuldig sind. Lass sie fallen wegen ihrer Pläne. Vertreibe sie wegen ihrer vielen Sünden. Sie waren gegen dich. Zwölfter, alle, die zu dir kommen, sollen sich freuen. Sie sollen immer froh sein, weil du sie schützt. Die deinen Namen lieben, sollen jubeln. Dreizehnter, Jahwe, du segnest gute Menschen. Du schützt sie mit deiner Güte. Es ist wie ein Schild.